Das sind unsere Themen. Nienburg plant Niederschlagswassergebühr, Fahrbahnerneuerung in Loccum und Liebenau trifft erneut auf Kellerkind. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Carolina Pfau. Guten Tag. Erich Oldenburg tritt dem Nienburger Kreistag bei. Er nimmt damit den Platz von dem im Januar verstorbenen Bürgermeister von Stolzenau, Hans-Hermann Steinmann, ein. Das teilte nun Landkreispressesprecher Thorsten Rötschke mit. Die nächste Zusammenkunft des Kreistages ist am 18. März im Kreishaus. Die Stadt Nienburg führt eine Niederschlagswassergebühr ein. In der Folge müssen künftig Grundstückseigentümer in der Kreisstadt für Regenwasser bezahlen, das von ihrem Grundstück in öffentliche Abwasserkanäle fließt. Für die konkrete Planung der Gebührenhöhe wird in den nächsten Wochen ein Fragebogen an betroffene Grundstückseigentümer verschickt. Ivar Buchheister, Leiter des Sachgebiets Stadtentwässerung, erläutert den Hintergrund dieser Gebühr. Die Stadt Nienburg betreibt ja ein Regenwasserkanalnetz und muss auch die Kosten dafür tragen. Viele Grundstücke leiten ihr Niederschlagswasser vom Grundstück in diese Regenwasserkanäle ein, müssen dafür aber keine Kosten bezahlen. Darum versucht man, die Kosten gerecht zu verteilen, dass diejenigen, die diesen Kanal benutzen, auch entsprechend ihrer versiegelten Flächen, von denen das Niederschlagswasser abfließt, eine entsprechende Gebühr hierfür bezahlen. Im Bereich der Kreuzung B441, L360 und K13 in der Ortsdurchfahrt Loccum wird die Fahrbahn erneuert. Angesetzt sind dafür die Osterferien vom 18. März bis zum 2. April. Dabei käme es zu einer abschnittsweisen Sperrung der Ampelkreuzung. Der Verkehr werde deshalb weiträumig umgeleitet. Das teilte Jana Winkler von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Handballverbandsliga empfängt der SV Aue Liebenau am Wochenende die HSG Schaumburg Nord 2. Mit den Gästen aus dem Nachbarlandkreis kommt der Tabellenzwölfte an die Aue. Es ist für Liebenau somit das zweite Duell gegen einen abstiegsbedrohten Verein hintereinander. Letztes Wochenende siegten die Liebenauer mit 36:29 beim 13. Müden. Auch gegen Schaumburg soll ein Sieg her, fordert Spieler Malte Grabisch. Ja, mittlerweile muss man schon fast sagen, dass wir die eigentlich zu Hause müssen wir die schlagen. Im Hinspiel, kann ich mich erinnern, haben wir relativ deutlich gewonnen und auch ohne meinen Bruder Lennart. Aber zu Hause sollten wir die auf jeden Fall packen. Ja. Ist für mich eigentlich ein Pflichtsieg. Beginn der Begegnung ist Samstag um 19.10 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.